Prinz Ofenrohr, ein Hörspiel von Peter Krone. Soll ich oder soll ich nicht heiraten? Ach, wenn du nur reden könntest. Hörst du? Er kommt schon wieder. Julia! Julia, beeil dich! Ja, Mutter. Was stehst du hier? Komm, der Prinz ist da. Kind, nicht schon wieder schlafen. Nein, Mutter. Aber sehr munter bist du auch nicht. Es wird schon gehen. Ein großer Held. Du wirst glücklich werden mit ihm, mein Kind. Geh ihm entgegen. Mutter! Was ist dir plötzlich? Schau aus dem Fenster. Er trägt schon wieder diese grässliche Rüstung. Dein Prinz ist doch ein Ritter. Richtige Männer müssen in Eisen stecken. Aber Prinzessin! Putz mir den Harnisch blank. So kann ich nicht vor meine Braut treten. Will ein Ritter Hochzeit machen, hat ein Knappe nichts zu lachen. Das Eisen glänzt seit dem ersten Hochzeitstermin wie ein Spiegel, Herr. Widersprich nicht! Sieh her, hier ist noch Schmutz. Der muss nach dem zweiten Hochzeitstermin aufs Blech gekommen sein. Ich hab's schon im Gefühl. Es wird wieder nichts mit der Hochzeit und ich kann weiter das Mädchen für alles spielen. Was murmelst du da, Bube? Nicht so derb. Nur hör schon auf. Ein Ritter fällt auf manche Weise. Doch fiel noch niemals einer leise. Dieser Ritter braucht eine Frau und ich meine Ruhe. Prinz und Ritter vom Eisenquell. Ha! Mach ein fröhliches Gesicht, Prinzessin. Tochter, nicht schon wieder. Zum dritten Mal ist die Hochzeit ausgerichtet. Die Gäste fühlen sich schon ganz wie zu Hause. Verzeih mir, Vater. Majestät, Frau Königin, holde Braut. Von weit her bin ich gekommen, das Ja-Wort der geliebten Prinzessin zu empfangen. O Julia, du Perle des Morgens, du Blüte des Gartens meiner Sehnsüchte. Dein treuer Diener steht vor dir. Kostbare Güter werden dir zu Füßen gelegt. Du sollst künftig der Kraftquell meiner Abenteuer sein. Wie schön er das gesagt hat, mein Kind. Julia. Julia. Sind Bräute vor dem Ja-Wort schläfrig? Dann wollen sie nicht. Oder nur mäßig. Mach die Augen auf, Prinzessin. Julia, sie träumt. Sie ist krank, seit ihr sie heiraten wollt, Prinz. Oh, liebe krank. Verzeiht, dass ich widerspreche. So ein Unglück. Seid unbesorgt, Frau Königin. Ein böser Zauber ist es, der das holde Kind schläfrig macht. Sobald meine verliebte Stimme an ihr zartes Ohr dringt, auf ihrem holden Antlitz aber ist doch keine Spur von irgendeiner Krankheit. Nicht wahr? Zauberei? Natürlich, dass ich nicht von selbst darauf gekommen bin. Sie schlägt die Augen auf. Oh, Julia. Prinz. Holde Braut, widersteh dem Zauber. Aua! Nimm deinen Arm weg. Der ist ja hart wie ein Ofenrohr. Ein Prunkharnisch aus edelsten Metallen mit dreifachem Vorderflug. Er widersteht jedem Feind. Ach, davon versteht sie doch nichts, Prinz. Aber bald, bald, teuerste, bald. Dann wirst du alles über Ritterrüstungen wissen. Die kostbarsten Stücke werde ich dir vorführen. Ja? Julia? Julia! Eingeschlafen. Typisch Zauberei. Nicht mehr lange wird der Zauber währen, der dein Herz vor dem meinen verschließt. Dagegen hilft ein gutes Wachkraut allemal. Wenn's weiter nichts ist, ich schwöre bei meiner Ritterehre, das wirksamste Wachkraut zu erobern. Ha! Ich halt das Ritterleben nicht mehr aus. Ich brauche Ferien. Diesmal muss eine List helfen. Sonst Hochzeit, ade. Kerl, führst du Selbstgespräche? Manchmal hilft auch ein Blumenstrauß, Herr Tölpel. Eine verzauberte Braut braucht ein Zauberkraut, hä? Hey, ich kenne einen Berg, auf dem solche Kräuter wachsen, Herr. Aber kein Ritter hat ihn jemals bezwingen können. Willst du mich verspotten, Kerl? Das würde ich nie wagen, Herr. Aber wir müssen auch durch den Wald des wilden Bären. Na und? Je mehr Bären, desto besser. Ha! Nanu, da kommen ja Reiter. Ich denke, alle haben Angst vor mir. Es muss gefährlicher klingen. So. Ein Bär! Zeig dich! Oh, denkst du, ich hab Furcht vor dir? Stell dich meiner Lanze zum Kampf. Weg mit dem Piekding, sonst schmeiß ich dich vom Pferd. Einen Ritter? La, lächerlich! So, du Blechhaufen. Oh, das ist gegen jede Regel. Ich will einen ritterlichen Zweikampf. Aua! Mensch, Arno, du hilf mir doch auf. Genug mit dem Unsinn. Stell dich! Du Ungetüm! Hast du noch nicht genug? Na, warte, du... Hilfe! Nicht kratzen! Hör doch auf zu beißen! Du grässlicher Kerl! Du hast ja lauter Aufmuhr am Leib! Mein schöner Zahn. Prinz Ofenrohr, das ist ein stolzer Name. Spotte nicht. Ein Ritter kann nicht jeden Kampf gewinnen. Das Vieh hat mir meine schöne Beinröhre zerbissen. Und den Federbusch gerupft. Jetzt sieht euer Helm aus wie eine Blumenvase. Mein schöner Zahn. Alles verbeult. Der Ritter liegt verbläut im Gras. Das macht dem Knappen richtig Spaß. Nun hilf mir schon hoch, du Tölpel! Wenn ich wieder beißen kann, dann fress ich dich, Prinz Ofenrohr. Wenn ich wieder stechen kann, dann stech ich dich, Bär. Wer sich streitet, muss leiden. Mach mal dein Maul auf, dummer Bär. Ah! Ja, ja, der Zahn ist abgebrochen. Ah! Ein Knappe ohne Werkzeugkasten hätte beim Turnier sonst nichts zu asten. Mit meiner schönen Zange hier werde ich deine Wurzel ziehen. Schön weit aufmachen. Okay. Da haben wir sie. Ich rate dir nur noch Honig zu schlecken. Ist ja auch nichts anderes, Liebe. Manchmal Pilze, manchmal Beeren. Dann nimm den kaputten Helm und sammle dir welche. Mein schöner Helm! Wie soll ich denn jetzt vor meine Braut treten? Ach Herr, lasst uns doch erstmal das Wachkraut suchen. Der Helm ist futsch, der Held lediert, doch sonst hat er noch nichts kapiert. Arno? Ja. Wirst du es der Prinzessin sagen? Was? Na ja, das mit dem Bären. Aber nicht doch. Das Mädchen interessiert sich sowieso nicht für eure Abenteuer. Arno! Die Prinzessin ist doch kein Mädchen, sondern eine Prinzessin. Herr, sie ist ein Mädchen wie andere Mädchen. Will gedrückt werden und nicht erdrückt. Ach, was verstehst du schon von Ritterliebe? Je weniger Blech, desto mehr Liebe. Schweig! Du machst dich lustig über meine erhabenen Gefühle. Schweigen wir eben. Ist es noch weit? Ich schweige. Ach, Arno. Ich schweige. Nun sag schon. Bitte. Bitte? Er hat Bitte gesagt. Seht ihr den Berg davon? Ja, aber... Da müssen wir leider hoch. Aber das sind ja 1000 Meter. Vielleicht auch noch mehr, wer weiß. Die Rösser müssen wir jedenfalls unten lassen. Oh, Julia. Auch der höchste Berg ist noch kleiner als meine Liebe zu dir. Wo bleibt ihr denn? Ja, ja. Da seit einer Stunde warte ich auf euch. Das ist niemals der rechte Weg. Doch, doch. Klettern Ritter über Steine, bekommen sie ganz schwere Beine. Vorsicht, Herr! Oh, meine Lanze! Keinen Meter klettere ich weiter. Diese Kraxelei ist eines Ritters unwürdig. Ritter sind doch keine Bergziegen. Und Wachkraut wächst nicht im Tal. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Weitergeklettert. Was? Willst du einen echten Ritter belehren, du Strolch? Niemand glaubt ein Abenteuer, das weniger als ein Jahr währt. Dann hat das gute Mädchen längst einen anderen Freier gefunden. Für diese Frechheit kommst du in den Kerker. Gut. Halt! Warum kletterst du zurück? Ich soll doch in den Kerker. Na, warte doch! Kerl! Warte doch! So war das doch nicht gemeint. Einem Ritter glaubt man nicht, hält er nicht, was er verspricht. Ach, Kerl, du bist begnadigt. Herr, seid ihr krank? Wie kommst du darauf? Ihr habt gelacht. Na und? Wisst ihr denn nicht? Nur lachend kann man das Wachkraut finden. Wo ist es? Das klingt nicht echt genug. Lass uns bis zur Nacht noch 100 Meter klettern. Julia. Oh, Julia. Ja. Er träumt. Los, hoch, Herr! Die Sonne kommt! Wo bin ich? Dem Wachkraut nahe. Habt ihr was Schönes geträumt? Oh ja, ich war bei ihr. Und? Hat sie was gesagt? Nichts. Sie hat geschlafen. Auf, Herr! Es geht weiter! Ist es noch weit, Arno? Diesen steilen Pfad müssen wir erklimmen. Das geht nicht mit dem eisernen Armzeug. Werft es doch einfach fort. Umso eher sind wir da. Was? Niemals. Wie ihr wollt. Na also, ihr werdet noch ein richtiger Bergsteiger, Herr. Herr? Herr, wo seid ihr? Arno! Arno, hier unten! Oh je, jetzt ist er in eine Höhle gefallen. Seid ihr noch am Leben? Zieh mich hoch, bitte! Ich werfe das Seil, aber Vorsicht, ihr habt keinen Helm auf. Epp! Gut, jetzt zieh! Es geht nicht! Oh. Ihr seid zu schwer! Soll ich den Harnisch ablegen? Und die Beinröhren dazu! Endlich hat er's kapiert. Zieh! Ein Ritter, der sich vom Eisen trennt, ist leichter. Doch er steht im Hemd. Vorsichtig, pass auf! Ihr seid plötzlich 1 Zentner leichter, Herr. Ruck! Na, da seid ihr ja wieder. Arno, mein Freund. Danke. Du hast mir das Leben gerettet. Schon gut. Ich werde der Prinzessin nichts sagen. Wie leicht ich jetzt bin. Arno? Ja, Herr? Arno, sei künftig mein Freund. Ich? Dein Freund? Ja, warum nicht? Weil ich ein einfacher Kerl bin und du ein Ritter. Nie wieder ziehe ich eine Rüstung an. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Sieh mal. Hä? Dort. Blumen. Wie überall am Berg. Das Wachkraut. Was? Das soll das Wachkraut sein? Du spinnst, Arno. Nein, ich weiß es ganz genau. Ja, aber diese Blumen wuchsen doch überall, auf dem ganzen Weg. Ach, wirklich? Oh. Riech mal. Riech doch mal, wie schön es duftet. Der Duft allein macht es leider noch nicht. Was? Den Zauber löst es nur, wenn es mit einem Lied überreicht wird. Mit einem Lied? Aber Arno, ich kann doch gar nicht singen. Ach, kein Problem. Jeder kann singen, irgendwie. Ja, wart mal. Ein Lied kann ich. Schlafe, mein Prinz. Bist du verrückt? Mit einem Schlaflied will er die Prinzessin wecken. Da fällt dir kein anderes ein? Bestimmt nicht. Dann musst du eins dichten. Dichten kann ich auch nicht. Na klar kannst du dichten. Alle Verliebten können das. Helm, Federbusch, Visier, Kragen. Weiter, Kind. Ach, Vater, ich mag das nicht lernen. Julia, der Prinz freut sich doch darüber. Vorderflug, Hinterflug, Brustpanzer und Ofenrohre. Beinröhren? Ist denn das so schwer? Majestät! Ich erteile Unterricht! Majestät. Hinaus! Was denn? Soeben wurden zwei Subjekte festgenommen, die sich in ungebührlicher Kleidung dem Schloss genähert haben. Wie ungebührlich? Das eine Subjekt lief in Unterwäsche. Oh! Julia! Ab in den Kerker mit Ihnen! Einer von Ihnen behauptet, der Prinz zu sein. Ist das wahr? Und er hat keine Rüstung an? Nein, Prinzessin. Ich will ihn sehen, sofort. Julia! Ich will! Man lasse die beiden vor. Julia, meine liebste Julia. Liebste Julia? Ich bin's. Erkennst du mich nicht? Mutter? Wo ist denn seine Rüstung, wenn er der Ritter ist? Der Kampf mit einem wilden Drachen. Gib dir keine Mühe, Arno. Sie ziert den Weg zum Wachkraut. Schaut, hier ist es. Er will uns auf den Arm nehmen. Das sind ja einfache Wiesenkräuter. Wache, verhaftet die Schwindler! Sie duften aber so schön. Ich bin schon viel munterer. Davon wächst am Gänseanger genug. Los, mitkommen! Wartet! Dieses Kraut ist besonderer Art. Es wirkt nur in Verbindung mit einem Lied. Ich bitte darum, Prinz. Ach, schönes Mädchen Julia, drück dich nicht mehr mit Eisen. Bitte sag zur Hochzeit ja und lass uns dann verreisen. Gut, Arno? Naja, um ehrlich zu sein. Es war wunderschön. Ja. Dieses Wachkraut hilft vortrefflich. Aber Kind, Wache! Aus den Augen mit den Schwindlern! Wie redest du mit meinem Bräutigam? Julia... Diesen Strolch willst du heiraten? Lass sie doch, Mann. Schließlich hat er sie gesund gemacht. Bist du wirklich ganz munter? Wie noch nie, Vater. Prinz! Also gut, die Hochzeitsglocken aber schnell. Sonst schläft uns noch der Ritter ein. Prinzessin, kennt ihr nicht das alte Sprichwort? Wenn ein Ritter gähnen muss, hilft ihm nur ein dicker Kuss. Du bist ein helles Bürschchen, Knappe. Hast du einen Wunsch? Ja, Arno. Heut am Tage der Hochzeit sei dir ein Wunsch gewährt. Urlaub. 1 bis 2 Jahre Urlaub. Weil diese zwei in Hitze brennen, muss Arno nicht mehr so viel rennen. Das Hörspiel Prinz Ofenrohr von Peter Krone wurde 1988 vom Rundfunk der DDR produziert.